MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass. Herzlich willkommen zu Kekulés Gesundheitskompass. Am Montag dieser Woche um 12.33 Uhr plötzlich, ohne Vorwarnung, stand das alltägliche Leben in Spanien und Portugal still. Ein Blackout hat die iberische Halbinsel lahmgelegt. Erst am nächsten Morgen konnte die Stromversorgung weitgehend wiederhergestellt werden. Kein Licht, kein Radio, kein Handy, keine Straßenbahn, keine funktionierenden Krankenhäuser oder Arztpraxen. Die Folgen waren für viele Millionen Menschen gigantisch. Und darüber wollen wir heute reden in Kekulés Gesundheitskompass. Auch darüber, ob das bei uns passieren kann und wie wir vorbereitet sind. Diesen Podcast gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. ARD. Ich bin André Seifert, bei mir ist unser Experte, der Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé. Hallo Herr Seifert. Jetzt könnte man ja sagen, das ist aber ein seltsames Thema für einen Podcast mit einem Mediziner, Virologen und auch Epidemiologen. Das hat ja vielleicht eher was mit Katastrophenschutz zu tun, aber was viele vielleicht nicht mehr auf dem Schirm haben, Sie waren ja auch jahrelang Mitglied der Schutzkommission beim Bundesministerium des Innern und in dieser Kommission waren Sie zusammen mit anderen Mitgliedern natürlich dafür zuständig, die Bundesregierung zu beraten bei Katastrophenfällen oder besser noch, damit es möglichst nicht zu Katastrophen kommt. Wie sah Ihre Arbeit in der Kommission denn überhaupt aus? Ui. Also so kurz gesagt ist das eine Kommission, die sich mit Bevölkerungsschutz befasst hat. Das ist ja quasi einerseits der Zivilschutz im Verteidigungsfall und andererseits der Katastrophenschutz. Und die war eigentlich zusammengestellt aus lauter Fachleuten, lauter so Wissenschaftler. Da waren Ingenieure dabei, die sich mit Brückenbau beschäftigt haben, Leute, die sich mit Elektrotechnik super gut auskannten, besser als ich zum Beispiel. Dann eben ich für den biologischen Bereich mit anderen zusammen, übrigens auch der Lothar Wieler, der ehemalige Präsident des Robert-Koch-Instituts, war zeitweise Mitglied der Kommission. Und das war eigentlich sehr spannend, weil man alle möglichen Krisenszenarien sich eigentlich sozusagen bösartig ausgedacht hat und dann überlegt hat, wie gut wären wir da vorbereitet. Ja, das nennt man dann Planspiele oder Szenario-Workshops und ähnliches haben wir gemacht. Natürlich zusammen mit den Bundesministerien, die dann jeweils zuständig waren. Leider ist die Kommission aufgelöst worden aus verschiedenen Gründen. Das hing hauptsächlich mit strukturellen Problemen zusammen. Ich glaube, in der Pandemie hätten wir sie dringend gebraucht. Jetzt rufen wir alle danach, dass man verschiedene Expertise aus verschiedenen Bereichen früher hätte zusammenführen müssen. Das hat die Schutzkommission von Anfang an gemacht. Also bei uns waren auch Sozialwissenschaftler zum Beispiel mit dabei. Und deshalb mein Appell gleich zuerst an die neue Bundesregierung, das neue Bundesinnenministerium. Ja. Diese Kommission, die übrigens im Gesetz vorgesehen ist und seit Jahren aber nicht besetzt wurde, wieder neu zu starten und neu zu besetzen. Vielleicht auch aus dem Grund, den wir jetzt in Spanien und Portugal beobachten, wo der Strom ja zwischen 6 und 10 Stunden lang weg war. Und in dieser Zeit ging, also Montag bis Dienstag, ging nichts mehr. Nada, würden die Spanier sagen. Ampeln sind ausgefallen, Aufzüge sind stecken geblieben. Die Produktion in Fabriken stand still. In Krankenhäusern, habe ich schon angesprochen, wurden OPs abgesagt. Züge sind nicht gefahren, Kühllager aufgetaut, Atomkraftwerke vom Netz gegangen. Panikkäufe gab es auch in Supermärkten. Also man kann diese Liste sehr, sehr lang fortführen. Wenn Sie, Herr Kekulé, aus Sicht des Katastrophenschutzes darauf blicken, was haben die Menschen in Spanien und Portugal denn erlebt? Naja, das ist letztlich, muss man sich das so vorstellen und so ähnlich wäre es bei uns dann, wenn sowas passieren würde auch. In den ersten Sekunden kommt ja keiner drauf, dass es was Schlimmes wäre. Spanien ist ja kein Entwicklungsland. Da denkt man, oh, der Strom ist weg, das wird gleich wieder gut. Und das denkt sowohl der Arzt im Krankenhaus, sofern die Notstromversorgung noch nicht läuft, das denkt der Arzt in der Arztpraxis, das denkt wahrscheinlich auch der Passagier in einem der vielen Züge, die ja alle stehen geblieben sind. Bloß wenn das Problem dann länger und länger und länger dauert, dann wird einem langsam klar, dass es sich um eine Krise offensichtlich handelt. Und solange man noch Telekommunikation hat, hat man die Möglichkeit, andere Leute anzurufen. Dann merkt man vielleicht, ups, das ist nicht nur hier, das ist in anderen Regionen Spaniens auch. Alle Züge stehen und zwar dann irgendwann schon nach einer Stunde, seit einer Stunde oder ähnliches. Dann muss man sich vorstellen, dass in so einem Fall nach 1 bis 2 Stunden typischerweise die Telekommunikation und das Internet ausfällt. Die entsprechenden Batterien sind dann irgendwann verbraucht. Das heißt, da sitzt man dann irgendwo auf der Strecke im Zug, es wird heißer und heißer und man hat gar keinen Kontakt mehr zur Außenwelt. Und dann steigt natürlich langsam die Panik. Ja, dann hat man nicht genug Wasser dabei, dann gibt es Menschen, die ihre Medikamente nehmen müssten und ähnliches. Und nach dem, was ich gehört habe oder was jetzt offiziell berichtet wurde, war am Montagabend um 22 Uhr erst 43% der Energie wieder hergestellt, also nicht einmal die Hälfte. Das war also wirklich ein ganzer Tag letztlich, wo Spanien dann allein unter diesem Ausfall zu leiden hatte. Als Schutzkommission haben Sie ja auch Gefahrenberichte vorlegen müssen, sich dann logischerweise auch mit den Ursachen von Blackouts beschäftigen müssen. Das heißt, Sie können wahrscheinlich ziemlich gut erklären, wie ein Blackout entsteht. Ja, also die Experten dafür waren natürlich andere, aber das kann jeder mit seinem Schulwissen letztlich verstehen. Darum ist es, glaube ich, ganz interessant, sich das mal zu überlegen. Also der sogenannte Blackout, da gibt es ja ganz viele Definitionen. Gab auch mal so einen reißerischen Krimi vor einigen Jahren, der dann verfilmt wurde, wo dann in ganz Europa der Strom ausgegangen ist. Der sogenannte Blackout kann entweder ein lokaler kleiner Stromausfall sein. Man meint aber damit im Katastrophenschutz eher etwas, was mindestens eine ganze Region betrifft, vielleicht einen ganzen Staat betrifft oder eben dann, weil die Netze miteinander zusammenhängen, durchaus auch ganz Europa mal betreffen könnte oder große Teile Europas betreffen könnte. Wir hatten ja historisch schon mal in Italien so einen Kurzschluss 2003. Da ist ein Baum umgefallen, der ganz Italien für 18 Stunden, bis zu 18 Stunden ins Dunkel versetzt hat. Ein Baum ist umgefallen und der ist in der Schweiz umgefallen, wenn man sich daran erinnert. Das heißt also, da sieht man, wie diese Netze miteinander verbunden sind, die Stromnetze. Und manchmal ist es ein einziges Problem, was über so eine Kettenreaktion dann letztlich zum Ausfall führt. 2012 in Indien ganz berühmt, da war es so, dass einige Bundesstaaten mehr Strom bezogen haben, als ihnen zustand. Und dann ist das Netz überlastet gewesen, wurde nicht schnell genug nachreguliert und dann war 15 Stunden lang dunkel für 620 Millionen Menschen. Und solche Sachen passieren hauptsächlich dann, wenn irgendwo im Netz entweder die Versorgung akut zusammenbricht, ich sag mal, drei Kraftwerke fallen zusammen aus oder gleichzeitig aus, oder ein Mast wird gesprengt. Das gab es auch mal in Pakistan, wurde mal ein Mast gesprengt. Da waren dann 24 Stunden lang 80% des Landes im Dunkeln. Oder wenn ein Verbraucher plötzlich wahnsinnig viel Strom zieht, das Beispiel Indien, wo die Bundesstaaten zu viel sich geholt haben, ist das Gegenbeispiel. Was passiert da technisch? Man denkt vielleicht immer so, der Strom kommt aus der Steckdose, 230 Volt, fällt die Spannung irgendwie ab, ja. Aber das ist gar nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem, worüber wir auch heute reden müssen, ist, dass der Strom, der hat doch so eine Frequenz, 50 Hertz heißt es bei uns immer. Der schwingt 50 Mal pro Sekunde zwischen Plus und Minus hin und her, darum heißt der Wechselstrom oder Wechselspannung. Diese Wechselspannung, die ist sehr, sehr nützlich, weil dadurch können ganz viele Verbraucher sich zugleich einklinken und unterschiedlich viel Strom rausziehen, ohne dass das Netz schnell zusammenbricht. Und umgekehrt, was noch wichtiger ist, viele Versorger können sich in ein Wechselstromnetz einschalten, können sich da reinhängen und mitproduzieren, sodass man quasi viele Kraftwerke da reinhängen kann. Das funktioniert bei Gleichspannung nicht. Und man kann Wechselspannung, auch wenn man sie über lange Strecken transportieren will, auf Hochspannung hochfahren. Dann hat die, was weiß ich, 400.000 Volt oder sowas. Ja. Und dann kann man lange Leitungen bauen, die weniger Verluste haben. Aus all den Gründen haben wir Wechselspannung bei uns. Und das Problem ist aber, diese Frequenz, diese 50 Hertz, das muss akribisch genau eingehalten werden. Weil ja alle Generatoren, die da dranhängen, auf diese 50 Hertz synchronisiert sind. Also die müssen genau gleich rauf und runter schwingen, weil das kann man sich so vorstellen, wenn jetzt einer ein bisschen versetzt wäre von seiner Phase, dann würde er ja phasenweise die anderen löschen, dann würde also Strom verloren gehen und phasenweise würde es zu einer Addition kommen, dann hätte man plötzlich statt 400 Volt Drehstrom hätte man dann 430 auf der Leitung oder ähnliches. dann würden die ersten elektronischen Geräte durchbrennen und auch den Generatoren tut das nicht gut. Weil eben diese Phasenabhängigkeit so wahnsinnig groß ist, ist das Hauptproblem bei diesen Netzen, wenn die dann international miteinander verbunden sind, immer exakt diese 50 Hertz Schwingung einzuhalten. Und das ist in Spanien eben nicht gelungen. Jetzt die Frage, warum? Das weiß man ja noch nicht, also bis jetzt noch nicht offiziell. Ich kann mir vorstellen, dass Sie aber auch ganz aktuell neugierig nach Spanien und Portugal schauen und das verfolgen, was bei der Ursachenforschung herauskommt. Weil es wird ja auch viel spekuliert darüber, dass vielleicht die erneuerbaren Energien schuld sein könnten. Ja, also das hört man überall. Das hat man zuerst in den sozialen Netzwerken gehört, wo die üblichen Verdächtigen wieder geschimpft haben, gesagt haben, ja, das ist der erste Stromausfall der Zeit der regenerativen Energien, was natürlich rein formell richtig ist. Inzwischen ist es so, dass eigentlich die meisten Fachleute, die sich bisher geäußert haben, ohne dass man die eigentliche Ursache bisher kennt, gesagt haben, dass es wohl ein Problem war, was mit den erneuerbaren Energien zusammenhängt. Das ist aber vorsichtig zu formulieren. Ich kann ja mal erklären, was da wirklich genau passiert ist. Also man hatte in Spanien am Montagmorgen eine ganz normale Belastung des Netzes. Das ist ja alles dokumentiert. Da hat Spanien seinen Strom verbraucht, wenn es halt so aufsteht morgens. Das sind 30 Gigawatt, die da brauchen. Also 30 Millionen Watt ganz Spanien, alles zusammen. Zum Vergleich, Deutschland würde wahrscheinlich ungefähr das Doppelte benötigen. Und es ist so, dass dann mittags plötzlich diese Leistung abgefallen ist auf etwa die Hälfte. Die Hälfte des Stroms war plötzlich futsch, den man gebraucht hätte. Und zwar deshalb, weil im Südwesten Spaniens, also Andalusien, Extremadura, da die Grenze zu Portugal, dort kam es zu einem Abfall dieser Frequenz. Also diese 50 Hertz wurden nicht mehr eingehalten. Was passiert da, wenn die 50 Hertz nicht mehr eingehalten werden? 0,2 Hertz ist die Toleranz. Das ist also ziemlich wenig. Ja? 0,2 Schwingungen pro Sekunde ist die Toleranz. Wenn das um 0,2 abfällt, also auf 49,8 abfällt, dann haben sie schon ungefähr 3 Gigawatt Leistung, die irgendwo verloren gegangen sind. Das ist ziemlich viel. 3 Gigawatt ist so viel wie 3 mittlere Kraftwerksblöcke, die ausgefallen sind von großen Kraftwerken. Oder bei den 230 Volt, die wir so aus der Steckdose haben, hieße das dann, dass 23 Volt weg sind. Also dass sie dann nur noch 217 Volt auf der Leitung hätten. Das ist also schon ganz schön krass. Und das ist diese 0,2 Toleranz, die ist unterschritten worden im Südwesten von Spanien. Und da passiert dann Folgendes. Da gibt es normalerweise so eine eigentlich physikalische Trägheit des Systems. Wenn Sie sich vorstellen, so ein normaler Generator, so eine Turbine, das ist ja eine irrsinnige Masse, wer die schon mal gesehen hat, die sind ja mannshoch, diese Dinger. Und diese Schwungmasse, die kinetische Energie, die dreht ja erstmal weiter. Und damit die weiter dreht, muss der Motor, der das betreibt, wenn die Frequenz abgefallen ist, einfach ein bisschen mehr Energie reinschieben. Das macht er quasi ganz automatisch, sodass es so eine Art automatische kinetische Stabilität des Systems gibt durch diese Generatoren. Man nennt das Momentanreserve. Das funktioniert so ungefähr 30 Sekunden lang. Und es hängt aber davon ab, wie viele klassische Generatoren Sie am Netz haben. Und das Problem zu diesem Zeitpunkt mittags in Spanien, Südwestspanien, war eben, dass die zu dem Zeitpunkt extrem viel Sonnenenergie eingespeist haben. Also der Einspeisfaktor der Sonnenenergie zu diesem Zeitpunkt war 55%. Das heißt, Spanien hat mehr als die Hälfte seines Stroms aus den Solarmodulen bezogen, die eben speziell im Südwesten da in Extremadura da stehen. Normal wird empfohlen, nicht mehr als 20% zu machen, weil eben diese Sonnenenergie-Panels, die können sie ja nicht runterregeln. Da sind auch keine Schwungmasse drinnen, wie ich es gerade erklärt habe, die irgendwas automatisch im Sinne einer Momentanreserve rauf oder runter regeln könnte. Sondern das Einzige, was die machen können, wenn die Frequenz nicht mehr stimmt, und das machen die automatisch, ist abschalten. Und das ist dann natürlich passiert. Die Frequenz hat nicht mehr gestimmt. Die Einspeisungen konnten sich nicht mehr synchronisieren mit dem Netz. Und weil das Schlimmste von allem ist, wenn man was einspeist, was asynchron wäre, wie ich vorhin erklärt habe, dann schalten die eben ab. Und dadurch hat es dann ein paar Sekunden gedauert, wenige Sekunden gedauert, bis quasi die Leistung so unten im Keller war, dass ganz Spanien dunkel war. Also das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, die physikalische Reihenfolge der Ereignisse. Da hat die erneuerbare Energie, in dem Fall speziell die Sonnenenergie, sehr wahrscheinlich mindestens eine Rolle gespielt bei der Frage, warum man das nicht so schnell kompensieren konnte. Also ist eben ein System gewesen, was zu diesem Zeitpunkt keine großen Schwankungen abfangen konnte, weil so ein großer Teil über die Sonnenenergie bezogen wurde. Muss man ja sagen, das ist ein Erklärungsansatz. Was halten Sie von anderen Erklärungsansätzen, die ja jetzt auch im Netz kursieren, die viel diskutiert werden, wie eine Cyberattacke zum Beispiel oder die schlechte Anbindung des spanischen Stromnetzes über Frankreich an das EU-Netz? Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Erklärungen. Als die Frage ist ja sozusagen, das eine ist, warum ist das Problem nicht schnell abgefangen worden, als es zu diesem Frequenzabfall kam? Da ist eine Antwort ganz sicher, dass zu dem Zeitpunkt zu viel Sonnenenergie anteilig dabei war und zu wenig klassische stabile Energie im Sinn von klassischen Turbinenkraftwerken aller Art. Ja, das muss ja keine Kernkraft sein, das können auch Gaskraftwerke oder sonst was sein, aber die fehlten eben zu dem Zeitpunkt für die Nachregulierung. Die Cyberattacke ist ganz klar bei sowas immer eine Möglichkeit, muss man dran denken. Die Spanier haben das aber explizit ausgeschlossen. Also die spanische Netzbetreiber REE, der hat klipp und klar gesagt, das ist keine Cyberattacke gewesen. Ich würde mal sagen, das hätten die auch gemerkt, ja, weil dann spielen ja die Computer verrückt. Man kennt es vielleicht aus dem Fernsehen, es gibt riesige Kontrollräume, wo solche Netze dann landesweit und zum Teil auch EU-übergreifend gesteuert werden und überwacht werden. Und wenn da sozusagen alle Lämpchen durcheinander blinken, weil irgendein Computervirus im Einsatz war, das hätten die gemerkt, ja. Also das hätten sie vielleicht nicht verhindern können, aber das hätten die gemerkt. Also deshalb glaube ich denen, dass sie sagen, es war keine Cyberattacke. Sie hätten das auch viel schneller wiederherstellen können, weil da kann man ja dann den Computer, der da betroffen ist, vom Netz nehmen. Es gibt für diese Sachen massenweise Backups, also mindestens 2 Backup-Systeme. Das wäre, da glaube ich nicht dran, weil die Erklärung doch sehr nachvollziehbar ist. Ja, es ist so, dass tatsächlich natürlich so jeder dann erstmal bei so einer unklaren Lage so sein Lied singt. Es ist so, dass die frühere spanische Energieministerin, die hat natürlich dann als erstes gesagt, ja, also das war doch von vornherein klar, unsere Netze sind so schlecht an Frankreich angebunden. Das ist ein alter Streit. Und zwar ist es so, dass Frankreich ja viel Atomenergie hat und die exportiert, zum Beispiel nach Deutschland. Wir sind seit 2 Jahren Großkunden, weil wir keine eigene Atomenergie mehr haben, kaufen wir im Ausland Strom ein. Jetzt ist es so, dass die Spanier durch ihren sehr guten Ausbau, auf den sie auch sehr stolz sind, der Solarenergie, Überschüsse produzieren im Sommer, insbesondere natürlich tagsüber. Und diese Überschüsse wollen sie gerne nach Frankreich abführen. Das ist dann sozusagen billiger Konkurrenzstrom, der ins europäische Netz kommt. Und deshalb ist es so, ich habe vorhin mal so eine Zahl von 30 Gigawatt genannt, dass die Leitungen nach Frankreich nur 3 Gigawatt haben. Die gehen da über die Pyrenäen rüber, sind völlig veraltet und die Franzosen sträuben sich, die besser auszubauen. Da gibt es mehrere Projekte, ein Pyrenäenprojekt, was schon ewig blockiert wird, ein Unterseekabel über den Golf von Biscaya, was jetzt dann irgendwie endlich mal zu bauen begonnen wurde, aber auch ewig blockiert wurde aus verschiedenen Gründen. Und Frankreich ist ziemlich offensichtlich, da haben die Spanier schon recht, jetzt nicht so motiviert, sich da billigen Strom vom Süden reinschwemmen zu lassen, der ja dann auch in Frankreich ist. Und der Witz bei diesem Strom ist ja immer, den kann man ja zunächst mal kaum speichern. Ja? Also den muss man sozusagen, was produziert ist, muss man weiterleiten. Und wenn also Solarstrom aus Spanien kommt, dann müssen die Franzosen ihre Kernkraftwerke runterfahren. Das können sie natürlich. Kernkraftwerke kann man plus minus 50% locker regulieren. Und zwar ziemlich schnell, innerhalb von ein paar Minuten. Das geht mit Solarstrom nicht. Das heißt also, da kann man sofort verstehen, warum die Franzosen das aus ökonomischen Gründen eigentlich nicht so toll finden, das Projekt. Aber wir sprechen hier eigentlich nicht von dem, was da passiert ist. Weil dieser Zusammenbruch innerhalb von Sekunden, da spricht man von der sogenannten Momentanreserve. Momentanreserve ist das, was eben innerhalb der ersten 30 Sekunden ungefähr passiert, hauptsächlich durch die Stabilität von Generatoren selbst, also eher mehr oder minder mechanische Schwungmasse im Gesamtsystem natürlich. Das ist auch die Schwungmasse von irgendwelchen Gasturbinen mit drinnen und Gasflüssen mit drinnen. Dann spricht man dann nach 30 Sekunden bis 15 Minuten von der sogenannten Primärreserve. Da ist es so, dass aktiv bestimmte Kraftwerke, die da an der Primärreserve beteiligt sind, aktiv ihre Drehzahl erhöhen, wenn die Frequenz im Netz abfällt. Die sind also autonom gesteuert, aber es wird vorher festgelegt, wer das macht. Die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Und diese Primärreserve rettet uns nach 30 Sekunden bis zu 15 Minuten. Und die ist interessanterweise schon europaweit verschränkt. Also wir benutzen oft die Primärreserve von Frankreich. Die Franzosen benutzen unsere Primärreserve in Deutschland. Zwischen Deutschland und Österreich oder auch den anderen osteuropäischen Staaten gibt es ständig einen Ausgleich. Wenn irgendwo mal mehr verbraucht wird als erwartet oder weniger verbraucht wird als erwartet, dann wird diese Primärreserve, die also in der Größenordnung von 30 Sekunden bis 15 Minuten macht, die wird dann hin und her geschoben. Wenn man so Zahlen liest von Import, Export, von Strom, dann stellt man fest, dass das ziemlich große Mengen sind. Und das liegt hauptsächlich daran, dass dieses Netz sich ständig untereinander ausgleicht. Übrigens in Deutschland gibt es auch 4 Versorgungszonen, die sich auch untereinander ausgleichen. Das heißt also, dieser Effekt, der die ersten Sekunden und Minuten macht. Ein Ausgleich über die französische Grenze wäre etwas, was erst im Rahmen dieser Primärreserve, also etwas später, gezündet hätte, wenn man so will, und auch nie und nimmer in der Lage gewesen wäre, ganz Spanien abzufangen, selbst wenn die Leitungen 10-mal so dick wären. Also die Vorgaben der EU sind, schon lange ist es mal beschlossen worden vom Europäischen Rat, dass die Länder in der Lage sein sollen, sich gegenseitig 10% ihrer Energie auszugleichen bis 2030, also des Jahresverbrauchs, und bis 2035 sogar 15%, glaube ich. Da ist Spanien Lichtjahre von entfernt. Die sind so bei 2-3%, Tendenz sogar fallend. Aber das war hier nicht das Problem. Das wäre das Problem, wenn Spanien jetzt zum Beispiel aus welchem Grund auch immer plötzlich keine Sonne mehr hätte. Ja? Oder wenn wir in Deutschland, wir wären so ein Kandidat für sowas, wenn bei uns plötzlich kein Wind mehr weht oder wenn man irgendeine andere Naturkatastrophe hat. Da wäre sowas wichtig, aber diesen akuten Ausfall, diesen akuten Frequenzzusammenbruch, den hätte die Primärreserve aus dem Nachbarland nicht retten können, sondern man kann im Gegenteil sagen, dadurch, dass die Leitungen nach Frankreich so schlecht sind, was natürlich für die Spanier nicht so gut ist, weil sie hauptsächlich nicht so viel Strom exportieren können. Spanien in der Bilanz exportiert übrigens, wir importieren ja als Deutsche. Und es ist so, dass das aber wahrscheinlich den Rest vom europäischen Netz davor gerettet hat, dass es so eine Kettenreaktion gab, weil natürlich das nur in den Randregionen Südfrankreichs noch mit eine Rolle gespielt hat. Alle anderen waren abgeschirmt, wenn Sie so wollen, dadurch, dass die Verbindungen nach Spanien nicht so gut sind. Sodass man in dem Fall sagen muss, ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, wenn Frankreich sozusagen mit runtergezogen wäre durch den spanischen Blackout. Die Frage ist ja nun am Ende dann trotzdem, woran hat es wirklich gelegen? Welche Möglichkeiten sehen Sie? Ja, also das ist die 1-Million-Dollar-Frage im Moment, was die wirkliche Ursache ist natürlich. Also eine Spekulation ist eben, dass es durch besonders viel Sonne eine Überproduktion bei den Solarpanelen gegeben hat, woraufhin es quasi eine regulatorische Fehlregulation gab, dass man hätte runterregulieren müssen. Es ging aber nicht, weil zu wenig konventionelle Kraft am Netz hing und deshalb wurde statt runterregulieren abgeschaltet. Das ist sozusagen die Überlastungshypothese durch zu viel Sonne. Also ich habe ehrlich gesagt sogar in den Wetterbericht mal reingeschaut im Südwesten. Also so krass sonnig war es da jetzt die Tage nicht. Es war sonnig, aber nicht so, dass man das jetzt ausgerechnet im Jahr 2025 erwarten würde zum ersten Mal. Zweite Hypothese, ich rede jetzt nicht von dem, was im Netz zirkuliert, sondern was die Fachleute so geäußert haben in seriösen Zeitungen, Financial Times zum Beispiel. Zweite Hypothese, die dort zirkuliert, ist, dass man sagt, dass eine plötzliche Wolkenschicht, die ganz Südwestspanien überspannt hätte, alles dunkel gemacht hat und dadurch quasi die Leistung der Solarpaneele schlagartig in einem ganzen großen Bereich abgefallen ist. Auch das gibt der Wetterbericht nicht her. Es würde mich auch wundern, weil ein krasses Gewitter gab es nicht. Aber gut, kann sein. Und die Fachleute haben das in den Raum gestellt. Drum will ich es jetzt mal nicht in Frage stellen, dass das eine Möglichkeit wäre. Häufig sind solche Katastrophen ja auch multifaktoriell. Also man kann davon ausgehen, dass da mehrere unglückliche Ereignisse nacheinander passiert sind. Meine persönliche Theorie, oder nicht Theorie, sondern ich will eine weitere Möglichkeit in den Ring werfen, die noch gar nicht diskutiert wurde bis jetzt, und das ist Folgendes. Es ist in Südwestspanien, also genau in der Gegend, Extremadura, ist gerade neu eröffnet worden, im letzten Jahr dann voll in Betrieb genommen worden, eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Von der Eisenbahn. Mhm. Also da sind die auch ganz stolz drauf. Das ist also ein tolles Projekt. Die geht auch bis nach Portugal rüber und geht also bis an die Mittelmeerküste rüber und ist eben dort jetzt vollendet worden. Diese Hochgeschwindigkeitsstrecke dort in Spanien, da muss man sich klar machen, das sind, wenn solche Züge anfahren oder abbremsen, dann ist auf den Leitungen insgesamt zum Teil eine Lastverschiebung von in der Größenordnung von 400 Megawatt, so in der Größenordnung. Mhm. Also das heißt also, das ist so, als wenn eine mittelgroße Stadt irgendwie ein- und ausschaltet, so in der Größenordnung, kann man sagen. Also das sind enorme Lastwechsel, die da auftreten, die bei solchen Netzen bei den Zügen, bei der Eisenbahn als normal gelten. Einfach wenn mehrere Züge zugleich losfahren. Mhm. Haben wir in Deutschland zum Beispiel auch, nicht ganz so viel vielleicht, aber diese Hochgeschwindigkeitszüge schaffen das. In Spanien ist jetzt die Besonderheit bei diesem neuen Netz, dass man dort etwas gebaut hat. Und zwar hat man, anders als im sonstigen spanischen Eisenbahnnetz, zweimal 25 kV, also 25.000 Volt Wechselspannung, einphasige Wechselspannung für diese Netze, die mit 50 Hertz betrieben werden. Das gleiche wie das normale Netz. Das hat den Vorteil, sage ich mal in Anführungszeichen, dass sie überall im Land einfach so aus dem normalen Netz für die Eisenbahn den Strom abziehen können. Mhm. Die aber diese ganz massiven Lasten hat. Und dieses Abziehen des Stroms, das passiert so alle 60 Kilometer, weil sonst die Leitungen von der Eisenbahn überlastet werden. Da gibt es alle 60 Kilometer einen Phasenwechsel. Und das sind so kleine Stationen, alle 60 Kilometer ungefähr, und die holen sich den Strom mehr oder minder direkt aus dem normalen Versorgungsnetz, das 50 Hertz haben soll. Wenn Sie da ein Problem hätten, rein theoretisch, dann könnte das natürlich ein rein großenteils mit Solarenergie zu dem Zeitpunkt betriebenes Netz nicht so leicht abfangen wie ein sonstiges Netz oder wie ein Netz, was viele konventionelle Kraftwerke hat. Und genau das ist eben in Südwestspanien der Fall. Die haben dort eben diese extrem ausgebaute Solarenergie plus die nagelneue Eisenbahnverbindung, die ihren Zug, ihren Strom direkt aus dem normalen Netz bezieht. Die normalen Vorgaben sind so, dass man solche Anschlüsse nur dann machen soll, wenn das normale Netz ganz massiv Überkapazitäten hat und besonders stabil ist, weil eben das bekannt ist, dass die Eisenbahn so unregelmäßig den Strom belastet. Ich würde einfach die Frage stellen, ob das in dem Fall Mitauslöser gewesen sein könnte, weil diese Eisenbahn ja gerade letztes Jahr in den Vollbetrieb gegangen ist und jetzt fängt das neue Jahr an und zum ersten Mal ist ein großer Teil der spanischen Energie aus Solarpanelen über 50%, und das heißt, es würde so ein bisschen zusammenpassen. Es ist nur eine Möglichkeit, die aber bis jetzt meines Wissens noch überhaupt nicht geprüft wurde. Also man muss immer sagen, ein Großverbraucher könnte es sein, und dann gibt es natürlich noch als letzte Möglichkeit, muss man immer mit in Betracht ziehen, das Ganze muss ja zum Teil händisch nachgesteuert werden. Es ist nicht so, dass es nur automatisch passiert, sondern da können in diesen in diesen Steuereinrichtungen die Menschen schon noch auf ein paar Knöpfe drücken. Möglicherweise hat es bei diesem Nachsteuern, was dann erforderlich gewesen wäre, auch Fehler gegeben. Das wird man dann rauskriegen, wenn der endgültige Bericht vorliegt. Und da müssen wir uns noch gedulden. Aber wir verfolgen das gespannt, ganz bestimmt. Die Frage, die uns jetzt hier in Deutschland natürlich ganz besonders interessiert, die ist, kann das auch bei uns passieren? Vielleicht erstmal so generell. Also wir sind ja eigentlich ein Land, das vermutlich ähnlich viele erneuerbare Energien hat, aber eben eher auf Windkraftwerken basierend. Wir liegen auch so bei 60%. Sie hatten ja vorhin auch von 60% gesprochen, glaube ich. Ja, der Anteil ist bei uns ganz ähnlich, ja. Und was sagt das aus über unser Stromnetz, über unsere Stromversorgung? Sind wir sicher? Also wir haben natürlich nicht diese Solarnetze, das haben wir nicht. Die schöne spanische Sonne fehlt uns, deshalb ist bei uns vieles, was als erneuerbar geht. Da sind also diese ganzen Biogasanlagen dabei, da sind die Windkraftanlagen natürlich dabei. Deshalb ist es nicht so, dass, also wir haben auch Solaranteil, der soll jetzt auch ausgebaut werden, aber das ist jetzt nicht so ein Riesending. Die Windkraft hat auch den Nachteil, dass sie die schlecht zur Kompensation verwenden können. Nicht ganz so, der Effekt ist nicht ganz so dramatisch wie bei Solarenergie. Aber was die Windkraftwerke normalerweise machen, ist, dass sie in dem Moment, wo es eine Überlast im Netz gibt, schalten die erstmal auf Leerlauf. Sie trennen sich aber noch nicht vom Netz. Und in dem Moment, wo es eine Unterlast gibt, versuchen sie mehr rauszuholen, aber sie können natürlich nie mehr Wind produzieren, sodass man sagen muss, also eine Reserve nach oben bieten diese leider auch nicht, in der Regel zumindest nicht, wenn sie nicht gerade sowieso aus anderen Gründen gedrosselt sind. Und auch hier gilt, wenn so ein Windkraftwerk sich nicht synchronisieren kann, also wenn das quasi merkt, meine Frequenz von 50 Hertz, die ich hier anbiete, kann ich nicht synchron schalten mit der Netzfrequenz, weil die Netzfrequenz aus dem Ruder gelaufen ist, dann trennen die sich dann irgendwann doch auch vom Netz. Also nicht sofort, aber nach ein paar Sekunden trennen sie sich dann vom Netz, sodass die Windenergie auch jetzt, wenn Sie so wollen, keine netzstabilisierende Energie ist. Wir sind aber in Deutschland in der Komfortsituation, dass wir ja ringsrum Länder haben mit guten Anbindungen nach Österreich, wo wir normalerweise jetzt im Moment Strom hin exportieren noch. In der Bilanz sind wir trotzdem Importland, aber wir exportieren nach Österreich zum Beispiel. Es ist so, dass wir an Frankreich angebunden sind. Wir könnten theoretisch auch aus Polen oder Tschechien könnten wir natürlich importieren in so einem Fall, sodass wir spätestens bei der Primärreserve in der Lage wären, das auszugleichen. Also das ist bei uns, und dann haben wir eben diese vier separaten Netze. Ich glaube, die Spanier haben auch mehrere separate Netze im Prinzip, aber bei uns ist es so, dass wir das, so eine Schwankung, also relativ gut ausgleichen könnten, wenn es da zum Ausfall kommt. Und wir hätten eben nicht dieses Problem, dass wir so extrem, volatile Energien wie die Solarenergie im großen Stil im Netz mit drinnen haben. Was wir auch nicht haben, ist übrigens das mit dem Bahnstrom. Also das, was ich jetzt da als mögliches Problem benannt habe, ist ja, wenn Sie so wollen, eine Privathypothese von mir. Falls es eine Rolle spielen würde in Spanien, bei uns hängt die Bahn nicht einfach so am normalen Netz dran. Das hat hauptsächlich historische Gründe, sodass wir in Deutschland, selbst wenn wir mal so ein Problem hätten, bei der Bahn, also der Verbrauch der Bahn würde uns nicht in die Knie zwingen, unser normales Netz. Deshalb kann man sagen, falls das eine Rolle spielt, was ich gerade jetzt einfach mal in den Raum gestellt habe, wäre da in Deutschland keine Gefahr. Das heißt also, wir sind in Deutschland nicht davor sicher, aber wenn es denn doch mal passiert, dann sind wir erstens nicht so stark betroffen, weniger Verbraucher betroffen, und wenn es dann dazu kommt, dann sind die Verbraucher auch wieder schneller am Netz. Habe ich es richtig verstanden? So ist es, genau. Wir hätten, okay, dieses Schnelle am Netz ist letztlich der Witz bei dem internationalen Ausgleich. Also es gibt diese Primärreserve, dann gibt es auch noch Sekundär-Tertiärreserven, die dann immer minutenweise später anspringen. Im äußersten Notfall muss halt irgendwo ein Gaskraftwerk nochmal angeworfen werden. Das dauert dann ein paar Minuten, bis das läuft. Aber wir wären da immer in dem Bereich, wo man das nachregeln kann, sodass ich jetzt sage, in Deutschland ist das aktuell aus meiner Sicht kein realistisches Szenario. Mhm. Wir könnten höchstens mitgerissen werden, wenn natürlich ganz Europa, aus welchem Grund auch immer, über so einen Kaskadeneffekt quasi in die Knie geht. Wenn jetzt Italien nochmal ganz ausfällt oder Osteuropa ausfällt, dann ist es, und dann würde ja quasi unser Netz belastet, um den anderen zu helfen. Und da weiß man dann nicht, welche Sekundäreffekte bei uns auftreten. Man muss aber Folgendes perspektivisch vielleicht sagen. Es ist ja, ich glaube, keiner kann was dagegen sagen, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen. Es war auch grundsätzlich mal richtig, aus der Kernenergie auszusteigen. Die ganze Diskussion, wie schnell man das machen musste, ist jetzt in dem Fall Kleinkram. Wir müssen natürlich, die ganze Welt muss auf die erneuerbaren Energien umsteigen, auch wenn das im Moment leider so einen Retro-Trend gibt Richtung fossile Brennstoffe und sogar Kernbrennstoffe wieder. Aber wenn wir das in Deutschland machen, müssen wir eben im Auge haben, dass die erneuerbaren Energien keine netzstabilisierenden Eigenschaften haben. Und da gibt es natürlich Lösungen für und da braucht man Zwischenspeicher. Also da gibt es quasi so Kurzzeitspeicher, kann man typischerweise ein Pumpspeicherwerk nehmen oder Batteriespeicher. Und die können quasi das ersetzen, was sonst die mechanische Trägheit, wenn man so will, der alten Rotoren gemacht hat. Nur ist es so, Pumpspeicherwerke sind extrem unökonomisch, sind teuer, machen auch zum Teil die Landschaft kaputt. Wir haben insgesamt, glaube ich, 30 Pumpspeicherwerke ungefähr in Deutschland im Betrieb. Die werden so nach und nach außer Betrieb genommen und die haben insgesamt, können die so 6,5 Gigawatt machen. Das ist bei dem Bedarf, den wir haben, nicht viel. Also es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und Batteriespeicher sind am Ausbau, aber da ist die Kapazität noch geringer. Es gibt eine Studie der Fraunhofer Gesellschaft, die hat gesagt, dass wir bis 2030 in der Größenordnung von 100 Gigawattstunden Speicherkapazität schaffen müssen an solchen kurzfristigen Energiespeichern, um letztlich die Netzlastschwankungen aufzufangen, die auch im Zusammenhang mit der Einführung der Erneuerbaren entstehen. Und drum muss man das politisch sehen. Es ist natürlich immer toll zu sagen, wir haben 60% Erneuerbare, wir haben so und so viele tolle neue Windräder aufgestellt. Man muss die Infrastruktur dafür haben, man muss eben die Leitungstechnik dafür haben, man muss den Strom im ganzen Land hinbringen und man braucht diese Zwischenspeicher, diese Energiespeicher, wenn man die großen trägen Turbinen abschaltet, die bisher quasi aufgrund ihrer kinetischen Masse das Netz stabilisieren können. Und ich glaube, das ist eine Lehre, die können wir jetzt schon aus Spanien ziehen, egal wie das im Detail dann gelaufen ist, dass wir da aufpassen müssen, dass wir mit dieser Umstellung unserer Energieversorgung diese Zwischenspeicher, diese Energiespeicher und die Netze nicht vernachlässigen dürfen. Aber lassen Sie uns noch mal kurz auf die Frage gucken, was richtet das bei uns an? So kleinere Stromausfälle gibt es ja auch bei uns immer wieder. Ich erinnere mich an Dresden vor ein paar Jahren, weiß nicht, ob Sie sich auch daran erinnern, da war so ein Luftballon in ein Umspannwerk geflogen und plötzlich lag Dresden lahm. Ne? Also so kleinere Ausfälle gibt es, aber nehmen wir mal an, auch wenn es unwahrscheinlicher ist als in Spanien, es gäbe auch bei uns einen Blackout von so großem Ausmaß. Was würde dann bei uns passieren? Sind die Krankenhäuser zum Beispiel, sind die gut vorbereitet? Die Krankenhäuser sind noch am besten vorbereitet. Also man muss immer unterscheiden zwischen so einem Blackout, wie er in den Filmen vorkommt, wo man dann sagt, Totalausfall in Europa. Wenn sich also sozusagen das Problem hochgeschaukelt hat und man in Deutschland und einigen umliegenden Ländern sozusagen keinen Strom mehr hat. Da würde allein das Wiederhochfahren des Systems bis zu einer Woche, würde ich mal sagen, dauern. Hm. Selbst wenn man das Problem sofort beseitigt, also ihren Ballon da entfernt oder was auch immer das ist. Der berühmte Schlag des Schmetterlings, der ja auch so ein Problem machen kann. Es waren, wie gesagt, häufig mal Bäume, die einfach nur auf die Hochspannungsleitungen gefallen sind. Gab es auch im früheren Jugoslawien, also dann Albanien, Montenegro und so weiter, ist mal ein Baum umgefallen, kann ich mich erinnern. Es war dann auch einen Tag lang kein Strom mehr da. Also das geht relativ schnell. Aufgrund dieser Effekte, wenn diese 50 Hertz nicht mehr gehalten werden können, dann spinnen diese Wechselspannungsnetze, spielen dann verrückt. Wenn man sowas europaweit hätte oder im größeren Umfang hätte, dann wäre natürlich das Problem, dass wir eine klassische Katastrophe hätten. Also dann müssen wir die Katastrophenpläne rausholen, so wie bei der Pandemie. Ja, also in der Schutzkommission haben wir ja solche Pläne immer mal wieder gemacht. Auch für andere Fälle. Es gab durchaus auch Planungen für elektrische, für Blackouts. Ehrlich gesagt bin ich seit der Pandemie nicht mehr so optimistisch, dass wir in Deutschland sowas dann auch exerziert haben, geübt haben, vorbereitet haben und dass das dann auch funktioniert. Stellen Sie sich das mal so praktisch vor, bevor ich über die Krankenhäuser vielleicht ein bisschen rede. Ja. Was ja dann passiert, ist Folgendes. Sie haben bei der Pandemie ja ein bisschen Vorwarnzeit gehabt. So eine Art Aufwärmzeit, Eingewöhnungszeit für alle. Nudelkaufzeit und Klopapierhortzeit. Elektrisch geht es so, der Strom fällt aus und vielleicht ein, zwei Stunden später fällt das Internet und das Handynetz aus. Etwa 90 Minuten nach dem Stromausfall werden alle Tunnels gesperrt, weil die Notstromversorgung der Tunnels dann nicht mehr reicht. Und dann müssen die gesperrt werden, weil dann dürfen sie aus Sicherheitsgründen mit dem Auto nicht mehr reinfahren. Bei uns könnten in Deutschland die Züge noch eine Weile weiterfahren aus genannten Gründen, aber nicht überall, aber in den meisten Gegenden. Die Frage ist nur, wo überall die Kommunikation für die Lokomotivführer, also die ganze Signale und so weiter, wo die überall nur mit dem Bahnstrom laufen oder ob die nicht vielleicht da, hier oder dort in dem einen oder anderen Bahnhof eben auch von der normalen Stromversorgung abhängig sind. Also praktisch gesehen gehe ich mal davon aus, dass außer einem Omnibus, der vielleicht mit Benzin noch Benzin im Tank hat, ziemlich schnell Schluss ist. Und dann müssen Sie sich vorstellen, auch die Tankstellen, für diejenigen, die sich jetzt einen Generator besorgt haben, auch die Tankstellen, wo Sie den auftanken wollen, die haben ja elektrische Pumpen, um das Benzin aus dem Tank rauszuholen. Und dann können Sie mit dem Schlauch und ein bisschen Nuckeln am Schlauch können Sie so wie früher. Wie früher Benzin klauen, wie fürs Moped. Ja, das geht genau. Nicht. Das heißt also, da sind Sie von einer Sekunde auf die nächsten und dann sind die Kinder in der Schule, ja. Der Kindergarten kann nicht mehr anrufen, ja, weil die erste halbe Stunde gar nicht gecheckt haben, was los ist. Die haben gedacht, oh ja, der Strom kommt bestimmt gleich wieder. Und wenn sie dann merken, dass es ein größeres Problem ist, sind sie schon incommunicado. Ja. Das heißt also, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, wenn da also plötzlich der Stecker gezogen wird, ganz zu schweigen von den ganzen jungen Leuten, die natürlich Depressionen kriegen, weil ihre Handys nicht mehr funktionieren und sie nicht mehr datteln können. Kleiner Spaß an der Seite, aber es ist so, das ist für alle auf ihre Weise ganz schlimm. Vielleicht nicht für alle. Ich habe gesehen Bilder aus Spanien, die fand ich toll von so Leuten, die dann an den Strand gegangen sind, um Bücher zu lesen und so. Das gab's ja auch. Oder auch Party gemacht haben. Ne? Meine Nachbarin Party, ist Spanierin, genau. Die hat dann Kontakte natürlich, also danach dann abtelefoniert, wie gut es allen geht. Und die hatten auch Spaß offenbar, ja. Ja, also da müssen wir, über diese Art von Resilienz müssen wir reden. Aber die Krankenhäuser, die sind natürlich für sowas vorbereitet, in Anführungszeichen. Die haben zumindest für kurzfristige Stromunterbrechung, damit hat ein normales deutsches Krankenhaus, in Spanien gab es Probleme, aber bei uns haben die normalerweise kein Problem. Die müssen aus gesetzlichen Gründen für 24 Stunden Notstrom haben. Das ist hauptsächlich die Menge von Diesel, die im Notstromgenerator vorgelagert haben. Man hatte übrigens früher mal eine größere Menge. Ich glaube, in Berlin war das, weil die irgendwie mit der nächsten Blockade Berlins gerechnet haben. Da gab es mal größere Mengen und da hat man schlechte Erfahrungen gemacht, weil das Benzin dann einerseits verrottet ist, andererseits ist der Diesel irgendwie verschwunden. Scheinbar haben sich Mitarbeiter dann ihre Autos da getankt, keine Ahnung. Und deshalb hat man jetzt 24 Stunden gesagt, mit der Idee, dass in dem Zeitraum nachgetankt werden kann, dass dann irgendeiner kommt und tankt. Das wäre aber nicht bei so einem totalen Blackout. Also diese ganzen Krankenhausplanungen sind eigentlich für den Fall, dass sehr lokal was ausfällt, dass in diesem Krankenhaus der Strom ausfällt, aber dass Hilfe von außen noch zur Verfügung steht und dass die Kommunikation nach außen noch geht. Den Fall, dass die Kommunikation nach außen steht und man auch nirgendwo mehr ausweichen kann, das ist in den wenigsten Krankenhäusern vernünftig geplant, ehrlich gesagt. Also in Berlin gab es mal, war das 2019, meine ich, also vor ein paar Jahren war es in Berlin mal so, da hat ein Bagger gleich zwei Kabel aus der Erde gerissen und da ist bei einem Krankenhaus und natürlich im ganzen umliegenden Stadtteil da der Strom ausgefallen. Da haben die dann in der Größenordnung von 20 Patienten aus der Intensivstation, wenn ich mich richtig erinnere, an umliegende Krankenhäuser verlegt. Das geht dann schon in so einer Großstadt wie Berlin. Aber jetzt stellen Sie sich vor, es wäre ganz Berlin mit Brandenburg betroffen, dann ist schon schwierig mit Intensivverlegungen. Und klar, solange, also diese Notstrom im Krankenhaus, der versorgt hauptsächlich Intensivstationen und OPs. Und natürlich andere essentielle Bereiche, Nothilfe und so, da gibt es dann immer diese orangenen Steckdosen, die an der Notstromversorgung hängen. Mein Problem ist selbst auf dieser Ebene, dass man das in Krankenhäusern praktisch nie übt. Das Personal weiß nicht, was es im Falle eines Falles machen soll. Und die sogenannten Schwarztests, wie das so gemeine Leute wie die Mitglieder der Schutzkommission nennen würden, Schwarztest heißt, man zieht einfach einen Stecker und guckt mal, wie das Personal sich verhält. Also natürlich am liebsten ohne Vorwarnung. Stellt man mal bei den Stadtwerken ab. Ja. Das wird bei Krankenhäusern meines Wissens nicht gemacht, weil die Betreiber normalerweise sagen, nee, das ist ihnen zu riskant. Aber da sehen Sie schon, es ist nicht geübt. Wenn dann wirklich mal die Kommunikation ausfällt, also nehmen wir mal an, irgendwo hat man übersehen, dass vielleicht der eine oder andere Rechner im Krankenhaus dann doch nicht am Notstrom hing. Die brauchen ja dezentral alle Informationen. Da muss eigentlich auf jeder Station einen Zettel liegen, was mache ich, wenn hier alles ausfällt? Ja. Weil das müssen die auf Papier nachlesen. Das liegt da aber nicht, das kann ich Ihnen sagen. Also auf keiner Station, auf der ich je gearbeitet habe, lag sowas und geschweige denn, dass das Personal das geübt hätte. Also ich glaube, da gibt es noch viel zu tun und das wäre vielleicht ein Hinweis aus Spanien, kleiner Wink aus Spanien, dass wir das sozusagen aktivieren müssen, dass wir bereit sein müssen. Wir müssen auch überlegen, wie lange wir Medikamente haben. Offiziell sollen Krankenhäuser für 14 Tage alle Medikamente haben. Da bezweifle ich stark, dass das noch der Fall ist, weil man halt auch dort Just-in-Time-Management macht, wie überall in der Industrie. Was ist mit der Wäsche, wenn die OP-Kleidung nicht mehr gewaschen wird, weil das ein externer Dienstleister heutzutage ist? Können Sie die ja nicht zweimal nehmen, blutig wie sie ist. Was ist, wenn Sie nichts mehr zu essen haben, die Küche vielleicht auch outgesourced wurde zu einem externen Dienstleister, der natürlich keinen Notstrom hat, dann gibt es kein Essen mehr. Wie erklären Sie das dann dem Patienten? Um die Ecke zum Schnellrestaurant können Sie auch nicht gehen, weil die schon lange keinen Strom mehr haben. Bis hin zu so praktischen Fragen, fällt denn dann auch das Wasser aus? Ja, also wenn die Wasserversorgung im Krankenhaus steht, dann ist ganz schlecht. Das ist, muss man einfach in sehr akribischen Katastrophenplänen vorher alles prüfen, mit dem Wasserversorger gucken, ob da irgendwelche Hebewerke dazwischen sind, die Strom brauchen. Wenn man das alles nicht gemacht hat, wo ich davon ausgehen würde, dass das zumindest nicht bei allen deutschen Krankenhäusern gemacht wurde, dann ist auf jeden Fall klar, dass es an vielen Stellen beim Blackout in Deutschland, auch in Krankenhäusern, obwohl sie gut aufgestellt sind, grundsätzlich Probleme geben wird. Geht die automatische Tür überhaupt noch auf? Die gläserne, oder renne ich dann dagegen? Ja, genau. Also ich habe in Halle an der Saale, wo ich ja bis letzten Oktober ein Institut geleitet habe, mehrere Stromausfälle erlebt. Es war tatsächlich auch mal der Bagger, den haben wir sogar gesehen, und diesen Bagger, wie der da vor sich hin baggerte fleißig, und irgendwann macht es Wups und da war das Licht aus. Bei so einem Institut, wenn Sie so Mikrobiologie sind, ja, dann haben Sie sehr viele Backups. Da können Sie notfalls irgendwie anders arbeiten. Also wir haben zum Beispiel, wenn diese Sicherheitstechnik von den Werkbänken ausfällt, die einen ja auch schützt vor Infektionen, da ist so ein Gebläse drin, das fällt dann aus. Da haben wir dann einfach Atemschutzmasken, die man von Corona inzwischen kennt. Ja. Die hatten wir für den Fall kistenweise im Keller liegen. Wenn die Elektronik ausfällt, da hatten wir zwei Schränke voll, wo nur Papier drinnen lag mit vorgedruckten Befunden, die man dann per Hand ausfüllen hätte können. Also wir hatten, klar, so ein Institut wird natürlich nicht oft von einem Mitglied der Schutzkommission geleitet, aber wir waren sozusagen Prepper. Ja, wir waren echt üble Prepper. Im besten Sinne. Ja. Im schlimmsten Sinne, ja. Das ist ja auch, da machen sie auch die Mitarbeiter verrückt mit zum Teil. Okay. Aber wenn Sie jetzt so ein ganzes Krankenhaus, da würde ich das nicht machen wollen, dann müssten Sie wirklich überall ausprobieren, genau wie Sie sagen, ist diese Tür am Notstrom? Wenn sie nicht am Notstrom ist und der Strom ausfällt, bleibt die dann offen oder steht die vielleicht zu? Wo ist der Hebel, um sie aufzumachen? Also das sind alles interessante Sachen, die man rauskriegt, wenn man so einen Schwarztest macht, der aber nicht üblich ist. Es werden ja auch Operationen dann verschoben, weil offenbar mit diesen Dieselaggregaten in nicht jedem Krankenhaus alle OP-Säle betrieben werden können. Und wenn das jetzt nur in Halle passiert, ist wahrscheinlich kein Problem. Dann kann man die Patienten vielleicht nach Leipzig fahren. Ne? Aber so in einem größeren Ausmaß wie jetzt in Spanien, was passiert dann? Das wird eben schwierig. Sie haben mehrere Effekte. Einer ist zum Beispiel, vor allem wenn es über mehrere Stunden geht. Ja, so kurzzeitig, glaube ich, können sich die meisten helfen. Ja, da stöpselt man da um, da findet man ein Verlängerungskabel. Da hilft man sich gegenseitig. Es ist ja auch so eine Krise, ist ja auch die Stunde der persönlichen, zwischenmenschlichen Kontakte. Die Gesellschaft zerfällt ja in lauter Mikroorganismen plötzlich, die sich gegenseitig glücklicherweise helfen. Das haben übrigens auch in Spanien gesehen. Aber was ist zum Beispiel, wenn Schichtwechsel ist, ja, und dann kommt die nächste Schicht nicht vom Personal, weil die ihre Kinder noch nicht aus der Kita geholt haben, weil die keine Kommunikation mit der Kita haben und natürlich dann die Kinder vorgehen und sie können nicht zur Arbeit kommen, weil die Busse nicht mehr fahren und sonst was. Mhm. Das heißt also, für den Fall, dass sozusagen dann der nächste Schichtwechsel eine Rolle spielt, ist es schwierig, und für den Fall, wie Sie sagen, dass eben von draußen niemand kommt, da muss man sich im Krankenhaus an einem bestimmten Punkt überlegen, wann man anfängt, das zu machen, was wir Triage nennen. Triage heißt, dass man überlegt, wem hilft man jetzt und wen schickt man weg von den Patienten, die da so kommen. Und da ist es natürlich wichtig, früh Triage zu machen, bevor die Vorräte alle sind. Und wann entscheiden Sie das? Wer entscheidet das? Wie wird die Entscheidung dem Personal dann bekannt gegeben, wenn die Kommunikation nicht mehr funktioniert? Also wenn Sie da 10 ärztliche Direktoren in Deutschland einfach mal direkt anrufen würden und fragen würden, was sind Ihre Kriterien und wie kommunizieren die das, dann würden die wahrscheinlich nur stottern und nicht wissen, was sie Ihnen sagen sollen. Weil das einfach Ausnahmen sind, die sich da gut vorbereiten. Gibt es sicher ein paar. Also wann fängt man mit der Triage an? Wann fängt man an zu rationieren mit den Lebensmitteln? Wie lange wird es noch dauern? Wie kriege ich überhaupt raus, wie lange der Ausfall noch dauern wird? Rufen Sie mal an bei der Hotline bei so einem Ausfall, selbst wenn das Telefon noch funktioniert. Ja. Und es gibt noch einen anderen Effekt, den wir, Sie merken schon, die Schutzkommission hat sich da alle Gemeinheiten überlegt. Es ist ja so, wenn jetzt so normale Sachen ausfallen, Arztpraxis, Apotheke, Supermarkt, alles geht nicht mehr. Ja, Sie können ja auch nicht mehr bezahlen. Die ganzen Cash-Automaten gehen nicht mehr und keine Sau hat Bargeld. So, und die Bargeld hätten, können nicht damit bezahlen, weil der Kassierer sagt, ja, rechnen kann ich nicht, das geht nur mit der Kasse. So, und dann stehen Sie also da, und wo gehen die Leute dann hin? Ja? Stellen Sie sich so eine Stadt vor, die dunkel ist und nur das Krankenhaus leuchtet. Wo gehen Sie dann hin, wenn Sie ein Problem haben? Irgendein Problem, ja? Dann gehen Sie entweder zu einer Polizeiwache, die leuchten auch, weil die auch Notstrom haben, oder Sie gehen zum Krankenhaus. Das heißt, Sie haben ein zusätzliches Aufkommen von Patienten, die nicht mehr in die Arztpraxen gehen, die nicht mehr, oder die vielleicht einfach nur kommen, weil sie sagen, ja, meine Oma ist auf der Treppe hingefallen und es kommt kein Rettungswagen, ich bin jetzt mal zu Fuß zu Ihnen gekommen. Sind die Krankenhäuser darauf vorbereitet oder sitzt da nur der normale Pförtner, der an großen Kliniken wegzurationalisiert ist und um 22 Uhr dann einfach nur noch ein Schild hinstellt und sagt, bin morgen früh wieder da? Also was ist da vorbereitet? Deshalb kann man sagen, es gibt noch ganz viel zu tun, und Ihre Frage ist völlig berechtigt, dass man da jetzt für eine größere Katastrophe eben nicht vorbereitet wäre, bis hin zu der Phase, wo man sich wieder erholen muss. Also wir nennen es dann Recovery-Phase in der Katastrophenmedizin, dass man sagt, ja, irgendwann müssen die Vorräte wieder aufgefüllt werden. Die Software und Hardware muss wieder hochgefahren werden. Fast immer ist dann irgendwas kaputt gegangen und funktioniert nicht mehr wie vorher. Und wo kommen dann die Techniker her, in welchem Zeitraum? Das heißt, so ein Problem hat dann eigentlich eine Zeitspanne von 14 Tagen, ungefähr, sagen wir. Und für diesen Zeitraum müssen Sie eigentlich einen Plan in der Schublade haben, und zwar dezentral, und der muss mal geübt worden sein. Und jetzt sind wir ja schon so ein bisschen weggekommen von den Krankenhäusern, wenn ich dann eine Frage nachschieben darf. Ich gehe jetzt mal davon aus, nachdem, was Sie gesagt haben, dass in Gesundheitszentren, in Arztpraxen, in Zahnarztpraxen, in Pflegeheimen, dass es da keine Notstromaggregate gibt. Das heißt, die liegen dann still. Also beim Zahnarzt geht das Licht aus und der macht dann zu. Ja, wenn Sie Glück haben, geht zuerst der Bohrer aus und dann das Licht. Dann nicht im Dunkeln weiter bohren. Genau. Aber so wird es dann wohl schon sein. So der Ärzte Bohrer geht noch. Ich mache weiter. Okay, also im Zahnarzt, da kann sagen, ich gehe nach Hause, ne? Und alle Patienten auch. Natürlich gibt es dann vielleicht Unikliniken oder so für Notfälle. Zahnschmerzen, ne? Aber gerade nicht. Aber in dem Pflegeheim meinetwegen, ne? Wo die Patienten ja eben nicht nach Hause gehen können, ist das nicht? Naja, die sind natürlich nicht so kritisch. Ja, also im Pflegeheim, wenn da der Ventilator nicht mehr geht im Sommer und es heiß wird, ist natürlich schlecht. Und auf Dauer gesehen hätten sie da auch ein Problem. Aber es ist nicht so schlimm, wie im Skilift stecken zu bleiben irgendwo auf halber Strecke, wenn da der Strom ausfällt. Also es gibt viele Situationen, die schwierig sind. Dazu gehören auch die Pflegeheime. Aber ich glaube, man darf da auch nicht so alle verrückt machen, sondern das Wichtigste ist, glaube ich, dass man eigentlich einen Plan hat. Also meine politische Forderung, wenn Sie so wollen, wäre erstens diese Netzstabilität sicherzustellen, parallel zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich glaube, das ist kein sexy Projekt, aber das ist dringend notwendig, dafür auch zu planen. Und natürlich Bevölkerungsschutz. Das heißt eben erstens, man muss kommunizieren und üben, bevor etwas eintritt. Das heißt, die Menschen müssen sich einfach mal Gedanken gemacht haben. Ach, wenn der Strom ausfällt, sind die Tunnels gesperrt. Interessant. Ja, das muss man einfach mal wissen. Ja. Und viele wissen auch gar nicht, dass dann früher oder später auch das Handynetz nicht mehr geht. Die denken ja, dass diese Handys als Lebenssicherheit oder bis hin zur Landkarte, mit der man nach Hause findet, immer da sind. Und wir wissen einfach heutzutage, dass solche Sachen unsicher sind. Also da gibt es eine lange To-Do-Liste politisch. Und privat, finde ich, müssen wir uns halt ein bisschen überlegen, was mache ich im Falle eines Falles? Ja, wie kann ich mich, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt unbedingt Nudeln brauche, wenn es keinen Strom mehr gibt und ich die nicht mehr kochen kann. Aber da muss man sich halt so ein bisschen überlegen, wie könnte ich denn theoretisch eine Woche überstehen? Also die EU sagt 72 Stunden, 3 Tage soll man durchhalten können zu Hause. Und die Katastrophenschützer sagen 14 Tage. Also sie werden kein Mitglied der Schutzkommission, ehemaliges Mitglied der Schutzkommission finden, der nicht zu Hause für 14 Tage vorgesorgt hat, weil wir das einfach rauf und runter immer gepredigt haben. Irgendwo dazwischen müssen sie sich entscheiden, je nachdem, wie groß die Speisekammer ist. Es gab ja auch in Spanien und Portugal Tote, weil, nachgelesen, eine 46 Jahre alte Frau ist gestorben, zu Hause an einem Sauerstoffgerät hängend. Und das Sauerstoffgerät war dann natürlich aus und daran ist sie dann gestorben. Heißt das jetzt, man muss ja sagen, mit dem Notstromaggregat wäre das Gerät weitergelaufen. Ich bin doch besser dran in so einem Fall, wenn ich ein Notstromaggregat zu Hause habe. Na, Sie sprechen ja mit einem gebürtigen Münchner und unser Energieminister Hubert Aiwanger aus Bayern, der hat doch tatsächlich aufgrund des spanischen Vorfalls gesagt, jeder soll sich zu Hause ein Notstromaggregat anschaffen. Ist natürlich belächelt worden für den Vorschlag, vor allem als Energieminister. Also ich bin immer noch der Meinung, der Staat muss solche Sachen grundsätzlich verhindern. Das ist schon mal das Wichtigste. Ja. Und so weit würde ich nicht gehen, dass man als Normalsterblicher ein Notstromaggregat braucht. Aber dann muss man sich klar machen, dass der Kühlschrank, der Gefrierschrank dann halt abtaut. Und wenn der abtaut, wenn man keinen Notstrom hat und dass die Handys nicht mehr gehen. Und da vielleicht das Insulin drin liegt im Kühlschrank. Genau, und jetzt sind Sie genau an dem Punkt. Also wenn Sie was haben, wo Sie sagen, das muss unbedingt tiefgefroren sein oder gekühlt sein, wie zum Beispiel Medikamente, von denen Sie abhängig wären, dann brauchen Sie eigentlich Notstromaggregat. Okay. Dann können Sie sich ja mit Nachbarn zusammentun. Also mit so einem Ding, was man sich irgendwo hinstellt, können Sie locker 5 oder 10 Kühlschränke laufen lassen. Die müssen ja auch nicht alle durchlaufen, kann man sich auch abwechseln. Man muss aber dann auch überlegen, wo man im Falle eines Falles das Benzin für das Notstromaggregat herbekommt, wenn die Tankstellen keine Pumpen mehr haben, die funktionieren und so weiter. Also das, glaube ich, so ein bisschen so Mini-Prepper darf man dann schon sein an der Stelle, wenn man besondere Bedürfnisse hat. Wenn man sagt, ach nee, mir ist das wurscht, ich kann auch von Schokoriegeln eine Woche lang durchhalten. Meine Kinder eine Woche schon sagen, ja, ja. Die würden sagen, was ist mit dem Eis, schmilzt es dann auch? Aber wichtig, jetzt Spaß beiseite, ist natürlich Wasser. Ja. Also man muss wissen, wie die Wasserversorgung ist. Es gibt ganze Städte, ich will jetzt keine einzelnen nennen, die haben den Luxus, dass sie aus hydrodynamischen Gründen immer Druck auf der Leitung haben, ohne dass sie massenweise Pumpen brauchen. Also Stichwort Berge außenrum, archimedisches Prinzip, das Wasser fließt eben dann runter vom Berg und auch wieder rauf in der Leitung. Aber das ist nicht überall so. Meistens sind es Hebewerke oder Pumpen, die das bewerkstelligen. Und da müsste man einfach klären, ist die Pumpe an der Notstromversorgung? Wenn nicht, gibt es irgendwo eine Ausgabestelle in meiner Stadt, wo ich dann Wasser kriege? Oder hat meine Stadt da gar nicht vorgesorgt, meine Kommune? Und wenn letzteres der Fall ist, und nur dann würde ich sagen, wenn man vielleicht auf dem Land wohnt oder so, dann würde ich sagen, kann man sich auch mal ein paar größere Wassertanks hinstellen. Also das Bundesamt für Bevölkerungsschutz empfiehlt, glaube ich, Glasflaschen. Da halte ich gar nichts von, weil sie brauchen ja viel mehr. Sie brauchen ja allein an Trinkwasser Unmengen, jeden Tag 2-3 Liter. Und da kommen sie mit Glasflaschen nicht weit. Deshalb ist dann so ein großer Container das Richtige. Bei Lebensmitteln, das ist natürlich nicht ganz so kritisch, aber da kann man so grundsätzlich sagen, wenn man auf die Idee kommt, seit Corona wird ja über sowas auch viel nachgedacht, sich was einzulagern, sollte man immer was nehmen, was man auch im Normalbetrieb ständig mitverbraucht. Also nicht irgendwelche Spezialnudeln aus der Dose, die man sonst nie braucht und die dann irgendwann schlecht werden und weggeworfen werden, sondern die Sachen, die man sowieso braucht, halt dann einfach in etwas größerer Menge einlagern, dass man auch einen Turnus hat, die normalerweise auszutauschen, sodass die dann nicht verfallen sind, wenn es mal zum Ernstfall kommt. Und man muss sich natürlich in Richtung Kommunikation Gedanken machen. Also wenn man kein Autoradio zur Verfügung hat, die gehen ja mit Batterie, ist es sinnvoll, ein kleines Batterieradio zu haben, mit dem man einfach dann erfahren kann, was los ist. Das hat sich auch in Spanien sehr bewährt. Die Leute, die das hatten, wussten dann wenigstens, wo das Problem liegt. Weil die Radiostationen, das wissen Sie wahrscheinlich am besten, die sollen ja angeblich 14 Tage durchhalten. Sollte man sich so ein bisschen halt einfach so überlegen, was mache ich dann? Was mache ich mit dem Kindergarten? Wer holt dann die Kinder? Wie weit ist der Kindergarten weg? Kann ich das mit dem Fahrrad machen? Was mache ich im Winter? Naja, dann friere ich halt ein bisschen, ist nicht so schlimm. Brauche ich vielleicht einen Gaskocher zu Hause? Also ich würde sagen, Leute mit kleinen Kindern zum Beispiel müssen sich da besser vorsorgen. Bis hin zur Kommunikation. Eine Taschenlampe mit Batterien sollte man natürlich haben. Bargeld sollte man notfalls haben, Medikamente haben Sie schon genannt. Feuerzeug ist natürlich sinnvoll. Und ob Sie jetzt Jodtabletten einlagern wollen, auch noch für den atomaren Unfall, das muss jeder selber wissen. Also offiziell gibt es die Jodtabletten von den Bevölkerungsschutz, werden die ausgegeben. Da wird dann im Radio bekannt gegeben, wo man sich die abholen kann. Und sofern das alles funktioniert, gehe ich auch davon aus, dass man die Jodtabletten schnell genug hat. Die muss man ja nehmen, wenn eine radioaktive Verseuchung zum Beispiel durch ein kaputtes Kernkraftwerk entstanden ist. Ja, beim atomaren Supergau, da rechne ich fest mit meinem Bruder oder hoffe auf meinen Bruder, der arbeitet nämlich beim Bundesamt für Strahlenschutz und der sagt mir sowieso, wenn irgendwo was passiert. Insofern bin ich auf der sicheren Seite. Ich gebe es dann auch gern weiter. Ja, aber an dieser Stelle vielleicht noch mal eine kurze Zusammenfassung. Also was soll ich, welche Lehren kann ich selbst ziehen? Welche Lehren kann die EU ziehen? Welche Lehren kann Deutschland ziehen? Was können wir überhaupt aus diesem Vorfall in Spanien lernen? Ich glaube, wir alle haben hier einen Schuss vor den Bug bekommen. Und das ist für die Politiker wichtig. Da hatte ich ja schon gesagt, welche Konsequenzen meines Erachtens sinnvoll wären. Wir leben in einer Zeit, wo wir uns auf Krisen vorbereiten müssen, weil die immer am Schluss unsere Gesundheit betreffen. Und der Staat muss einiges mehr tun als bisher, um einerseits die Netzsicherheit herzustellen, andererseits eben auch die Möglichkeiten dann zu schaffen, dass der Bevölkerung geholfen wird oder so eine gewisse Resilienz auf der staatlichen Ebene da ist, Stichwort Krankenhäuser und ähnliches. Aber am Ende des Tages kommt es ja auf jeden Einzelnen an. Also das, was ich immer Mikroresilienz oder Schwarmresilienz nenne. Wenn jeder Einzelne, so ähnlich wie bei Corona war das, wenn jeder sich so ein bisschen klar macht, wie er im Falle eines Falles durchkommt und wie man halt dann der Oma die Treppe runterhilft und wie man sich versorgen kann, wie man sich vielleicht mit den Nachbarn zusammentut, wer überhaupt die Nachbarn sind und wie die heißen. All diese Dinge, wenn man da so ein bisschen so ein Gefühl dafür hat, dass wir eben nicht mehr ständig versorgt werden, sprichwörtlich der Strom nicht immer aus der Steckdose kommt, dann glaube ich, ist es schon, der größte Teil der Miete ist dann sozusagen schon erledigt. Und man muss sich deswegen nicht verrückt machen lassen. Also sowohl die Jodtabletten als auch die Generatoren sind, glaube ich, was für Superprepper. Aber die Überlegung, wie man runterkommt aus seinem Stockwerk, wenn der Lift kaputt ist oder der Lift ausgefallen ist wegen Strommangel, die ist durchaus realistisch. Ich glaube, die größte Resilienz entsteht dadurch, wenn man nicht daran festhält, dass alles genauso sein muss wie gestern, sondern dass man sagt, okay, so wie diese Spanier, die zum Strand gegangen sind, dass man sagt, okay, jetzt geht halt dieses nicht, mache ich es halt andermal. Und wenn es nicht lebensbedrohend ist, dann kann ich doch eigentlich mit relativ massiven Einschränkungen auch eine Zeit lang klarkommen. Damit ist sie schon wieder zu Ende, diese Ausgabe von Kekules Gesundheitskompass über Katastrophenschutz, über den Blackout in Spanien und Portugal. Die nächste Folge gibt es in 2 Wochen, dann wieder mit meiner Kollegin Susanne Böttcher. Vielen Dank, Herr Kekulé. Danke Ihnen, Herr Seifert. Tschüss. Und weil wir so viel über Energie geredet haben, heute hier noch ein Podcast-Tipp, in dem es ebenfalls um Energie geht. Der heißt Tschüss Kohle, Hallo Zukunft. Wir begleiten über einen Zeitraum von 10 Jahren den Kohleausstieg in den mitteldeutschen Revieren, in denen die Braunkohle ja für Jobs gesorgt hat, aber auch für den Abriss ganzer Orte. Durch die Energiewende erfahren diese Landstriche nun erneut eine tiefgreifende Transformation und die beiden Hosts Ralf Geißler und Britta Felske treffen in jeder Woche Menschen, die diesen Wandel tagtäglich erleben. Ihn herbeisehnen, ihn beschleunigen wollen oder auch mal bremsen wollen. Mittlerweile ist die 4. Staffel online. Tschüss Kohle, Hallo Zukunft gibt's werbefrei in der ARD Audiothek. Den Link stellen wir in die Shownotes. MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.